den Muscheln. Nach Haus hauen. Was machst du, lieber Racke? Ich mach von Maul. Ich freie Muscheln. Nach Haus hauen. Was machst du, lieber Racke? Dann gib mal von Maul. Da wartet schon der Onkel Doc. Mit engelsgleichem Lachen. Wir will mit euch in den Labor. Ein tolles Spielchen machen. Ihr verfluchten Hakenlaken habt das große Los erwischt. Statt im Zyklon B, sterbt ihr auf dem Doktortisch. Da hat schon Onkel Joden in der Hand ne Knochensäge. Und mit Gesicht an Siebe voll Judenkinderpflege. Der deutsche Pakt erstaunt die Sarah, wo sind denn sein Titel? Sie hat mir Rentorantel, der Doktor abgeschnitten. Scheiße auf!